Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen vorbereitet. Diesmal wollen wir so richtig in die Technikmaterie eintauchen mit den Fragestellungen, wie funktionieren eigentlich moderne Linux-Live-Systeme? Außerdem noch im Programm, das wird sich über mehrere Folgen erstrecken, heute Teil 1. Was macht der BOS bzw. was macht das Haiku-System so besonders? Und heute in dem Teil 1 dreht sich alles um das Thema Technik, um Threads und Multitasking, so ein bisschen darum wollen wir uns kümmern. Dann gibt es noch eine kleine News-Meldung, nämlich Fedora 17. Die erste Beta ist erschienen und ich habe mir das ein bisschen mal angeschaut und möchte es euch so eine kleine Vorschau darauf geben, was man mit Fedora 17 Beefy Miracle alles erwarten darf. Fangen wir aber an mit dem allerersten Thema, nämlich wie funktionieren eigentlich Linux-Live-Systeme? Ihr kennt es sicherlich, wenn ihr euch eine Linux-Distribution herunterladen wollt, dann werden diese meist als ISO-Datei, also immer noch als ISO-Datei angeboten. ISO-Dateien sind meistens Containerformate, Containerdateiformate, die im Grunde genommen viele verschiedene Dateien dann in sich selber verbergen, sowas wie ZIP-Archive oder so, und ein Abbild im Grunde genommen einer CD darstellen oder einer DVD darstellen. Und dafür wurden sie ja auch ursprünglich gemacht, diese ISO-Dateien. Als Abbilddateien beinhalten sie im Grunde genommen alles, was auf eine CD gehört. Und man kann mit Brennprogrammen halt eben diese ISO-Datei ganz einfach auf eine CD brennen und kriegt dann automatisch diese entpackte Fassung auf der CD. Es gibt viele andere Image-Formate, die man da verwenden kann. Ich glaube, macOS 10-Nutzer werden das als DMG, als Disk-Image-Format auch kennen. Das ist auch eine Datei, die man sich runterladen kann. Und dann, wenn man sie öffnet, das Disk-Image öffnet, dann kriegt man auch so eine Art Laufwerk angezeigt. Und dort drin befinden sich dann entweder ein Programm oder mehrere Programme und mehrere Dateien. Und nach dem ähnlichen Prinzip läuft es auch bei ISO-Dateien. Die wurden ursprünglich dafür gemacht, dass man tatsächlich solche Linux-Live-ISO-Dateien auf CDs brennt und dann ähnlich nach dem Knoppix-Prinzip dann von einer Live-CD startet. Das machte, glaube ich, Sinn, als USB-Sticks noch nicht so weit verbreitet waren und auch der Preis von denen relativ teuer war und der Speicherplatz nicht relativ groß war. Ich erinnere mich so an meinen, glaube ich, allerersten USB-Stick, den ich hatte mit 64 Megabyte. Da passte halt auch keine richtige Linux-Distribution drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Aber heutzutage haben sie ja schon bis 64 GB und aufwärts. 32 GB ist keine Seltenheit, kriegt man meistens auch günstig und da lässt sich ja vielleicht sogar schon ein ganzes Linux-System drauf installieren und viele Programme finden darauf Platz. Und deshalb werden ja heutzutage auch die meisten Live-Systeme vom USB-Stick gestartet. Interessanterweise ist allerdings die Technik, die dann benutzt wird, um eben diese Live-Systeme hochzufahren, immer noch die gleiche ist wie bei den guten alten CD-Laufwerken oder DVD-Laufwerken, je nachdem, was für eine Linux-Distribution man sich dann da besorgt hat. Und die hat sich im Grunde genommen auch über die Distributionen hinweg nicht sonderlich großartig geändert. Ich werde es jetzt so ein bisschen mal aus der Sicht eines Debian/Ubuntu-Entwicklers, der ja selber an einer Linux-Distribution arbeitet oder an zwei Linux-Distributionen arbeitet, die ja dann auch beide entweder auf Ubuntu oder Debian fußen und auf deren Live-System, das ja auch historisch gewachsen aus ein und derselben Quelle im Grunde genommen, also aus Debian entstanden ist. Es sieht halt so aus, dass eben auf so einem Live-System oder fangen wir zunächst einmal an mit der groben Übersicht. In so einer ISO-Datei stecken ja mehrere Dateien drin und dort befindet sich auch wiederum ein weiteres Image. Und dieses Image beinhaltet das Live-System selber. Dieses Image, damit das tatsächlich auf eine 700 MB CD auch passt, wird es hochkomprimiert. Damit dieses hochkomprimiert werden kann, muss natürlich ein sehr, sehr effizienter Komprimieralgorithmus verwendet werden. Und das, was sich so eingebürgert hat, ist SquashFS-Dateien zu benutzen oder das SquashFS-Dateisystem zu benutzen, um solche Image-Dateien zu erzeugen, weil das sehr stark komprimieren kann. Und man ist dann selbst bei Knoppix bei der allerersten Version geschafft hat, tatsächlich 2 GB ungefähr auf einem 700 MB ISO unterzubringen. Und das ist doch schon deutlich Das zeigt schon mal deutlich, warum das halt so schön ist, die Sachen da zu komprimieren. Natürlich haben diese Kompressionsverfahren sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. So gibt es jetzt Squash-FS-Kompressionsmethoden, die beispielsweise mit dem XZ-Format oder dem LZMA-Format funktionieren. Und so kann man fast doppelt so viel, wie es damals bei den allerersten Knoppix-Versionen der Fall war, auf so ein Squash-FS-Image packen. Also so 4 GB würden da drauf passen, um halt immer noch so ein 700 MB Image drauf zu kriegen, das auf ein 700 MB Image drauf zu kriegen. Das Ganze wird natürlich dann komprimiert und eingepackt, und das ist das Besondere bei diesem SquashFS, dass das eben nur ein lesbares Format im Grunde genommen ist. Ein Dateisystem, das im Grunde genommen erstmal nur lesbar ist und dafür besonders optimiert worden ist und auch in Sachen Geschwindigkeit da gute Werte erzielt. Was jetzt das Einpacken, das Schreiben angeht, wird eigentlich in SquashFS kaum was reingeschrieben. Das dauert extrem lange, weil halt eben so hoch extrem komprimiert wird. Aus dem Grunde werden halt eben diese SquashFS-Dateien meistens nur einmal beschrieben, indem man oder bevor man eben diese Live-CD erstellt, das Live-System wird eben gepackt in diese Image-Datei, ähnlich einem ZIP- oder RAR-Archiv, wo halt eben alles abläuft. Der Vorteil eines Dateisystems ist natürlich, liegt ganz klar auf der Hand, bei Linux sowieso, man muss eben die Sachen nicht komplett entpacken, wie bei ZIP- oder RAR-Archiven, um eben auf den Inhalt zugreifen zu können, sondern man kann eben ähnlich wie bei einem ganz normalen Dateisystem alles direkt einbinden, alles ist sofort für alle Programme sichtbar, nur der Zugriff erfolgt dann halt eben über einen bestimmten Dateisystemtreiber, der dann halt eben auch die Dateien oder die einzelne Datei, die dann gebraucht wird, entpackt. Das ist bei diesem SquashFS doch durchaus, auch bei den neueren Komprimierungsverfahren, durchaus effektiv nutzbar, und deshalb wird das dann auch verwendet von den meisten Linux-Live-Systemen. Neben diesem SquashFS-komprimierten Live-System braucht es natürlich auch eine Art Init-System, eine Initialisierungsschicht, ein Initialisierungssystem, das im Grunde genommen dieses Filesystem SquashFS ansprechen kann, also die Treiber dafür beinhaltet und natürlich dann auch richtig einbinden kann. Und das Einbinden ist ein bisschen trickreich, weil man muss sich ja vorstellen, damals zu CD-Zeiten konnte man ja nicht auf CD draufschreiben. Selbst wenn man einen DVD-Brenner vielleicht oder einen CD-Brenner eingebaut hatte, wäre, glaube ich, sowas Schreiben auf CD, das dauert natürlich extrem lange. Und wenn man da gerade mal eine neue Datei angelegt hat oder sich ein Bild runtergeladen hat oder sowas, das dann extra auf CD zu brennen, das hätte extrem lange gedauert. Aus dem Grund ist man dann auch relativ schnell auf die Idee gekommen, okay, wenn wir das ganze System laden und dann auch, wir können es ja laufen lassen, aber wenn wir dann auch Dateien schreiben wollen, das ist ja meistens oder manchmal auch sogar nötig, wenn man Webseiten laden möchte, Bilder laden möchte oder sowas, dann müssen wir diese Dateien auslagern. Und die müssen wir dann auslagern, wo können wir sie auslagern, wenn wir sie nicht persistent auf einer Festplatte auslagern wollen, weil wir ja standardmäßig, wurde Knoppix ja auch beworben als Rettungssystem, fast die Festplatte, ein Linux-System, das man live ausprobieren kann, was die Festplatte, die Installation nicht anfasst. Um das zu erreichen, muss natürlich dann ein anderes Speichermedium herhalten, das tatsächlich auch erstens sehr schnell ist und zweitens dann auch vor allen Dingen die kleinen Dateien dann auch tatsächlich schreibbar irgendwie beinhalten kann. Dazu wurde einfach ein RAM-Laufwerk benutzt. Man hat also eben den Arbeitsspeicher, der noch zur Verfügung steht, hat man dann einfach genommen und gesagt, okay, der wird so als Zwischenspeicher für alles, was irgendwie geschrieben werden muss, dann genommen. Das ist ja nicht nur, wenn ich irgendwie auf Webseiten surfe, sondern auch beim Startvorgang selber, wenn ich dann ein KDE oder sowas starte, dann schreibt es ja einige Konfigurationsdateien schon rein und kopiert einige Programmdateien oder einige Dateien, die es halt eben benötigt, konfiguriert diese um. Und deshalb ist es halt auch nötig, dass man halt solche Sachen auch irgendwo ablegen kann. Und dazu hat man relativ schnell dann die RAM-Laufwerke genommen, um halt eben das alles in den Arbeitsspeicher reinzuschieben. Nachdem man neu startet, ist das sowieso wieder alles gelöscht und kann man also nichts persistent irgendwie speichern, aber man hat dafür die Möglichkeit, eben das System vernünftig zu nutzen und vielleicht mal Sachen auch temporär runterzuladen. Gerade heutzutage macht das natürlich extrem viel Sinn, weil wir sehr, sehr viel RAM haben momentan und wir können den halt auch nutzen dann, wenn wir ihn den brauchen. Damit das Ganze natürlich funktioniert, braucht es natürlich in diesem Initialisierungssystem auch eine Methode, die im Grunde genommen so ein RAM-Laufwerk erstmal anlegt und dann sagt, okay, lese alle Dateien, die das System braucht, von diesem File-System Squash.fs-Image aus, schreibe allerdings alle Programme und Programmdateien in den RAM, anstatt in das File-System Squash.fs. Nun werden natürlich viele sagen, wie könnte denn das funktionieren? Weil ja bestimmte Programme natürlich voraussetzen, dass bestimmte Konfigurationsdateien oder allgemein die Dateien, die sie schreiben, in bestimmten Verzeichnissen liegen. Und ja, wie funktioniert das eigentlich? Man kann sich das relativ einfach vorstellen, wenn man sich das so vorstellt, dass man ein Buch hat. Das ist unser File-System Squash.fs. Das ist quasi komplett geschrieben. Man kann es nur noch lesen, man kann da nicht mehr reinschreiben. Jetzt nehme ich ein temporäres Laufwerk, in dem Fall eine Klarsichtfolie, eine durchsichtige Folie, und nehme einen Stift. Und wenn ich dann jetzt irgendwas schreiben möchte, lege ich einfach an der Stelle, wo ich es schreiben möchte, in dem Ordner oder sowas, also ich blätter Seite auf in dem File-System Squash.fs, lege da dieses temporäre Laufwerk an und schreibe dann einfach drüber, über dem, was im Grunde genommen in dem File-System Squash.fs schon drin steht. Das kann entweder an einer leeren Stelle sein im Buch, wenn da also ein Absatz ist oder sowas, kann ich da einfach was reinschreiben. Oder ich kann auch einfach ein Wort unkenntlich machen oder einfach irgendwas da drüber schreiben oder eine neue Datei drüber schreiben, ein neues Wort drüber schreiben, das Wort verbessern oder so. Das ist also ungefähr das, was auch gemacht wird auf diesen Linux-Live-Systemen. Das heißt, es wird eben diese Folie, dieses RAM-Laufwerk über das Buch, über das File-System Squash.fs gelegt und dann werden alle Schreiboperationen eben auf dieser Folie durchgeführt. Und diese Folie wird nach einem Neustart einfach, ist sie halt verschwunden. Die löst sich in Luft auf. Das hat halt eben den Vorteil, und das ist der kleine Trick, und ein sehr, sehr geschickter Trick, der einem ermöglicht es halt auch, Dateien auf einem Live-System schreiben zu können. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Dateien schreiben wollt, dann funktioniert das nach diesem Konzept, dass halt eben das vorhandene Dateisystem, die vorhandenen Ordner aus diesem File-System Squash.fs ja gelesen werden können, und diese Struktur wird einfach übernommen durchs Lesen. Und Dateien werden dann auf einer Folie darüber in einem RAM-Laufwerk abgelegt und man mountet, um es mal technisch zu erklären, also man bindet im Grunde genommen das File-System Squash.fs als erstes ein und bindet da drüber, dann legt man eben das RAM-Laufwerk, wo man dann quasi im Grunde genommen, wenn man dann liest, eben zunächst einmal schaut, im RAM-Laufwerk ist dann eine Datei mit dem gleichen Dateinamen, von der ich jetzt lesen möchte. Falls nicht, dann ist es halt durchscheinend und man guckt dann direkt auf das File-System Squash.fs und sieht da die Datei dort, wenn sie halt dann vorhanden ist. Und so funktionieren halt moderne Live-Systeme. Das ist bei Debian, bei Ubuntu so, aber auch Fedora und OpenSUSE nutzen ein ähnliches Konzept, um halt eben die Live-Systeme laufen zu lassen in der Standardmethode. Und gerade bei diesem Konzept fällt euch natürlich eine Sache sofort auf. Ich kann natürlich diese Klarsichtfolie bei jedem Neustart löschen. Das ist das, was standardmäßig gemacht wird. Aber ich kann auch die Klarsichtfolie, bevor ich sie lösche, abspeichern, irgendwo ablegen. Und das wird dann gemacht, wenn man von der sogenannten Persistenz redet oder dem sogenannten Overlay redet, was man über einem, ja, Live-System einfach hinlegt. Und dieses Overlay kann man abspeichern. Gerade bei unseren USB-Sticks macht das heutzutage sehr viel Sinn, weil die ja auch beschreibbar sind, relativ schnell beschreibbar sind. Und da kann man dann halt beispielsweise ein weiteres Image anlegen, ein X3-Image, ein X4-Image, also ein ganz normales Festplatten-Image anlegen. Und dort dann, anstatt das Ganze in ein virtuelles RAM-Laufwerk zu speichern, die Änderungen, dort einfach die Änderungen reinzuspeichern. Und das wird dann alles auf den USB-Stick draufgeschrieben und man kann das auch so einbinden und so funktionieren dann auch tatsächlich die meisten Systeme. Es gibt einen Unterschied, bis hin bei Debian und Ubuntu gibt es halt die Möglichkeit, auch ja, out of the box quasi, dass man entweder so ein X3 oder X4 Image nimmt, also als ganz normale Datei, wie das File System SquashFS auf einem anderen Dateisystem, also FAT32 zum Beispiel liegt, kann man auch einfach so ein X4 Image erzeugen und das liegt dann auch auf diesem FAT32 System. Hat natürlich die Beschränkungen des FAT32 Systems, dass glaube ich die Dateigröße nicht größer sein darf als 4 GB, was natürlich ein bisschen blöd ist für den einen oder anderen, der viele Dateien schreiben möchte. Dann gibt es natürlich eine andere Möglichkeit, wo man einfach sagen kann, okay, ich mache dieses FAT32, was normalerweise auf so einem USB-Stick liegt, ein bisschen was kleiner und nimm den Rest dann als X4-Image und binde das dann an, hab dann nicht die Beschränkung dieses FAT32. Das wird standardmäßig auch bei OpenSUSE und Fedora so gemacht. Da wird also so ein Overlay-Dateisystem extra angelegt und das hat aber dann den Nachteil bei solchen USB-Systemen, das merkt ihr dann eventuell auch, dass man nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt hier so ein FAT32-Teil und da soll alles, soll alles im Grunde genommen ablaufen und ich will das dann zum Beispiel auch als Austauschmedium benutzen für Windows- oder Mac-Systeme, die jetzt nicht auf X4 oder sowas zugreifen können. Das fällt natürlich dann ein bisschen weg, flach. Aber auch ein anderer Nachteil ist, dass man halt nicht alles auf so ein FAT32 einfach draufschreibt, sondern man tatsächlich auch irgendwie die Partition kleiner machen muss und dann eine extra Partition anlegen muss. Ist es ein bisschen was komplexer und es sorgt auch manchmal oder meistens dafür, dass man halt tatsächlich, wenn man so einen Live-USB-Stick unter OpenSUSE oder Fedora anlegen möchte, dass man diesen ganzen Stick einfach überschreiben muss. Das heißt, die vorhandenen Daten müssen gelöscht werden oder müssen halt irgendwo als Backup irgendwo anders abgespeichert werden. Das macht Debian, das macht Ubuntu so ein bisschen besser, weil da kann man einfach sagen, okay, schreibe die Daten einfach zu den Daten, die sowieso schon auf diesem FAT32 Stick drauf liegen. Und wenn da genug Platz ist, dann klappt das ohne Probleme. Das sind also so die Live-Systeme im Groben erzählt, wie die dann so tatsächlich funktionieren. Und es geht natürlich noch viel, viel komplexer. Ich habe jetzt von Persistenz geredet. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man beispielsweise weitere File-System-SquashFS-Sachen einpackt. Also, dass man ein File-System-SquashFS liegen hat, ein weiteres darüber legen kann mit Änderungen, die an dem Unterliegenden sind. Darüber lässt sich wieder was drauflegen und so weiter und so fort. Das lässt sich also stapeln und ineinander verknüpfen. Und die ganze Magie, die das Ganze zum Laufen bringt, ist tatsächlich in dem Initialisierungssystem drinnen oder meistens drinnen. Bei Debian verfolgt man jetzt den Ansatz, dass man sagt, okay, wir lassen ein sehr, sehr minimales Initialisierungssystem laufen und lassen den Rest tatsächlich im Live-System laufen. Ursprünglich, und so ist es bei Ubuntu auch noch und bei Fedora und bei OpenSUSE ist es momentan auch noch so, dass alles im Initialisierungssystem abläuft, das heißt, sprich die initrd. Das initrd-Image, was man kennt für das Initialisieren auch von Linux-Systemen auf der Festplatte, das wird da quasi missbraucht, um halt so ein Live-System booten zu können. Das ist dann auch meistens etwas größer, weil dann auch verschiedene Treiber, verschiedene Programme noch drin sind, die eben für das Live-System gebraucht werden und auch Skripte drin sind, die es einem erst ermöglichen, das Live-System hochzufahren. Und dieses initrd muss dann natürlich, dieses Initialisierungssystem muss dann natürlich auch auf dem USB-Stick im FAT32-Teil irgendwie liegen oder bei der ISO halt irgendwie auf der ISO liegen, damit dieses System überhaupt gestartet werden kann. Der Linux-Kernel kann dieses initrd.image auspacken und dann das Initialisierungssystem von da aus weiter hochfahren. Da kommen wir zum weiteren Punkt. Natürlich muss auch der Linux-Kernel frei einfach so auf dem USB-Stick bzw. auf der ISO liegen. Das heißt, ihr findet dann meistens auch so ein VM-Linux, so nennt sich ja der Linux-Kernel. Diese Datei findet ihr dann meistens auch auf so einem USB-Stick, auf eurem Live-USB-Stick oder auf eurem Live-Medium wieder. Und das sind halt so die drei Dateien, die man braucht, um so ein Live-System tatsächlich von einem FAT32-Stick, von einem ISO bootbar zu machen und dann auch zu booten. Dann gibt es natürlich noch einen Boot-Manager, einen Bootloader, den man braucht. Bei ISO Geschichten, also CDs und DVDs wird da meistens ISO Linux verwendet, ein Bootloader, der eben von ISOs starten kann Und bei USB-Sticks wird meistens ein Syslinux verwendet, der halt eben von USB-Sticks von FAT32-Laufwerken starten kann. Aber meistens werden auch bei einigen Linux-Distributionen, ich glaube Canonix, Aptosit, Seduction, die machen das zum Beispiel so, die benutzen einfach einen GRUB, also einen GRUB, den GRUB-Bootloader, den man ja unter Linux kennt, ganz normal. Der kann ja sowieso von allen Dateisystemen booten, hat vielleicht den kleinen Nachteil, dass es ein bisschen was größer ist als die anderen und nicht ganz so spezialisiert ist auf ein Dateisystem, hat aber auch den großen Vorteil, dass es halt, ja, ein Bootloader ist für alle Medien im Grunde genommen und man kann da ein bisschen mehr auch in Sachen Menüeinträgen rumspielen und Submenüs erstellen und so weiter und so fort, was bei den anderen vielleicht nicht so leicht möglich ist. Das heißt, das sind so der Grundaufbau, was man braucht, um ein Live-System zu betreiben. Erstmal ein Bootloader, entweder ganz speziell für das Medium, was man verwendet, das Medium, was man verwenden möchte, oder man nutzt halt GRUB. Dann braucht man natürlich den Linux-Kernel, der muss natürlich auch starten. Und man braucht natürlich dann ein Initialisierungssystem, was eben das Live-System initialisiert und eben das Live-System selber in einer eingepackten Form beispielsweise oder auch in einer uneingepackten Form, was natürlich auch möglich ist. Man kann das ganze Live-System natürlich auch auspacken und auf den USB-Stick packen. So braucht man, spart man sich zum Beispiel das Overlay, also das dass man quasi dieses lesende und schreibende trennt. Das spart man sich dann dadurch, dass man sagt, okay, man nimmt ein System, wo beides halt eben möglich ist, ganz normal wie auf der Festplatte dann. Hat aber dann auch den Nachteil, wenn man sich was zerschießt, dann ist es halt zerschossen. Und dann kann man nicht sagen, okay, ich möchte mein Overlay einfach abschalten und dann läuft das System wieder, sondern dann hat man halt eben alles persistent geschrieben und dann hat man ja möglicherweise auch was zerschossen. Ja, das ist so, glaube ich, die Grundlage des Live-Systems. Ich habe jetzt ungefähr 20 Minuten über Live-Systeme geredet. Ich glaube, wer mehr dazu erfahren möchte, der kann sich das Ganze mal bei Wikipedia anschauen. Der kann sich auch eventuell mal die hervorragende Dokumentation bei Debian, wikidebian.org anschauen. Ich werde das natürlich auch alles verlinken, wo dann so erstmal ein paar Grundlagen natürlich Debian-spezifische Grundlagen erklärt werden, aber auch Grundlagen erklärt werden, wie solche Live-Systeme erstellt werden, was natürlich für einige Leute auch interessant sein könnte. Wer mehr erfahren möchte zu Live-Systemen, wer vielleicht Fragen hat, ein eigenes Live-System erstellen möchte oder vielleicht ein paar ja, bestimmte Live-System-Konfigurationen machen möchte und da ein paar Fragen hat, der kann mir natürlich auch in den Kommentarbereich was reinschreiben beziehungsweise sich einfach per Mail melden. Und dann werde ich dann natürlich, sofern es mir möglich ist, dann eine Antwort dazu geben. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir von einem sehr, sehr techniklastigen Thema zu einem anderen techniklastigen Thema. Ich möchte quasi die Haiku/BOS-Reihe starten mit der Grundsatzfrage, was machte BOS oder was macht Haiku so besonders? Was macht es so interessant aus der damaligen, aber auch aus der heutigen Sicht so ein bisschen? Und im ersten Teil wollen wir uns gerade so ein bisschen um die Technik beschäftigen. Da gibt es ja einige bestimmte Bereiche, die man sich anschauen kann. Ein Bereich, und das möchte ich ja sehr stark erwähnen, ist der Bereich Multithreading und Multitasking, die halt eben BOS damals ja einzigartig gemacht hat, in dem Sinne, dass es wahrscheinlich die erste Quelle war für einige Leute tatsächlich an einem Multithreading und Multitasking-System teilzunehmen, weil es halt eben damals bei Windows 95 und Windows 98 sowas in der Form noch nicht gab. Da gab es halt immer noch die Gefahr, dass eines General Protection Errors, dass halt eine Applikation in den Speicher einer anderen Applikation einfach hineinschreibt und dann das ganze Windows abstürzt. Das war halt bei BOS damals nicht mehr der Fall. Da waren tatsächlich die Sachen getrennt und wurden vom Betriebssystem verwaltet. Das nennt sich dann präemptives Multitasking im Grunde genommen. Und da gibt es natürlich mehrere Stufen auch von. Aber das Eigentliche, was BOS und jetzt auch Haiku besonders macht, ist, glaube ich, präemptives Multithreading. Und um das so ein bisschen zu erklären, weil man da im deutschsprachigen Bereich zumindest sehr wenig bekommt, in der Wikipedia steht im englischsprachigen Bereich zu Multithreading, gibt es einen Punkt zu präemptiven Multithreading, auf der deutschsprachigen Wikipedia nicht. Warum das der Fall ist, keine Ahnung, müsste ich vielleicht mal eintragen. Auf jeden Fall präemptives Multithreading ist bei BOS oder bei Haiku momentan so ausgelegt, dass im Grunde genommen ja jedes Fenster mehrere Threads hat, die da drin laufen. Jedes Fenster, jedes Programm hat mehrere Threads, die da drin laufen. Um das mal ein bisschen grundsätzlich zu erklären, für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was sind denn eigentlich Threads? Prozesse kennt ihr ja am Computer, das sind einfach Programme, die mehrfach laufen. Oder halt ein Firefox-Prozess ist halt ein Firefox-Fenster, was läuft. Ein Dolphin-Prozess ist halt ein Dolphin-Programm, was läuft. Prozess, laufende Programme im Grunde genommen. Und diese Programme lassen sich ja durch Multitasking, so heißt ja das Fachtermini hier, da lässt sich zwischen diesen beiden Prozessen hin und her schalten und die laufen dann theoretisch auch, redet man ja auch immer davon, parallel ab. So eine richtige Parallelität ist es ja nicht, wenn wir uns auf Single-Core-Prozessoren beschäftigen oder befinden, uns damit ein bisschen beschäftigen, dann werden wir wissen, okay, das läuft so ein bisschen mit einer Art Priorisierungssystem. Es läuft halt nur so schnell ab, dass man quasi tatsächlich zwei Tasks, zwei Aufgaben zeitgleich im Grunde genommen ausführen kann und der Prozessor dann halt eben zwischen dem Programm, was im Vordergrund läuft und dem im Hintergrund halt immer ganz schnell hin und her wechselt und es dann einem halt ermöglicht, dann das Gefühl zumindest zu geben, dass zwei Sachen gleichzeitig im Grunde genommen abgearbeitet werden. Und wenn wir dieses ganze Konzept jetzt mal innerhalb eines Prozesses auch nochmal rein verlegen, nennt man das Ganze Threading. Das heißt, innerhalb eines Programmes, was dann abläuft, möchte man Subprogramme haben, im Grunde genommen, die ablaufen, die parallel ablaufen. Submethoden, die parallel ablaufen. Das heißt, ich möchte gleichzeitig, dass hier die Uhrzeit, ein Timer läuft, der die Uhrzeit hochzählt beispielsweise und im Hintergrund eine Datei kopiert wird, die mir dann bei einem Klick oder sowas dann gleichzeitig auch was in die Konfigurationsdatei schreibt und gleichzeitig soll natürlich auch noch die grafische Oberfläche anklickbar sein und es soll was verändert werden, es soll eine Interaktion mit der grafischen Oberfläche beispielsweise möglich sein. Damit das Ganze funktioniert, auch deshalb rede ich auch, glaube ich, vom Multithreading, ist es gerade bei grafischen Oberflächen so, dass halt eben die meistens in einem Thread ablaufen. Bei Linux-Systemen kennt man das ja sehr stark, bei Windows-Systemen ist es auch nicht anders und bei Mac sowieso nicht. Das heißt, der grafische Prozess läuft in einem eigenen Thread ab, damit der grafische Prozess halt immer als Interaktionsebene irgendwie erreichbar ist und im Hintergrund läuft halt die ganze Magie ab, die man halt so kennt, wenn man was angeklickt hat, beispielsweise Kopieren angeklickt hat, dann verschwindet ja sofort das Kopieren-Menü und im Hintergrund läuft ein weiterer Thread ab, der sagt, okay, nimm jetzt die Zeichenfolge XYZ und kopiere sie in den Zwischenspeicher. Das wäre so eine einfache Methode, wie man halt Threading macht und so läuft das halt heutzutage auch meistens immer noch ab. Was macht jetzt das Besondere oder was machte das Besondere von BOS aus und was macht das Besondere jetzt von Haiku aus? Das ist das sogenannte präemptive Multithreading. Das, was man heutzutage kennt als Multithreading, ist eher ein kooperatives Multithreading, was bei Windows verwendet wird, was bei Linux meistens auch verwendet wird und bei den meisten Programmen halt immer noch verwendet wird. Kooperativ deshalb, das heißt deshalb so kooperativ, weil halt eben das Programm selber die Threads im Grunde genommen steuert. Beziehungsweise sagt, wann ein Thread fertig ist und wann ein anderer Thread dann oder wann ein anderer Thread warten muss und die ganze Steuerung dieser Threads ineinander ist halt sehr komplex und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ich zwei Threads habe, die laufen lasse, kann es natürlich sein, dass der eine etwas schneller ist als der andere und wenn der andere dann halt schon fertig ist, aber die Daten des einen braucht und der eine noch nicht fertig ist, dann muss er halt warten, bis der eine fertig ist. Damit das halt funktioniert, müssen halt auch Systeme gefunden werden, die halt eben dieses Warten ermöglichen. Und dieses Warten kann halt auch sehr komplex sein, gerade wenn wir nicht nur zwei Threads haben, sondern wenn wir 64 Threads oder sowas haben und alle brauchen irgendwie Daten voneinander, dann muss das natürlich auch irgendwie mit Zugangsmethoden gesteuert werden. Und eine dieser Zugangsmethoden nennt sich zum Beispiel Semaphore. Die ermöglicht es halt eben, dass nur ein Thread in eine bestimmte in ein bestimmtes Gebiet rein darf, quasi als Schlüssel, als Drehtür im Grunde genommen, und dann wird erstmal alles geblockt. Dieser eine Thread darf jetzt in diesen einen, in diese eine Methode rein und darf dann da was ausführen. Und wenn er dann fertig ist und ein Ergebnis hat, geht er raus und dieser Lock, also das Verschließen der Tür, wird wieder rückgängig gemacht, die Tür wird wieder aufgemacht und dann darf der nächste Thread rein. So kann man sich das sehr einfach vorstellen. Damit das Ganze natürlich funktioniert und auch die Prioritäten dann verteilt werden zwischen den Threads, wird halt ein bisschen Magie da, läuft dann ein bisschen Magie da ab. Aber ich möchte nicht so sehr in diese Grundlagen reingehen, sondern möchte so mehr auf der Oberfläche sein, damit das noch verständlich ist, auch für Nicht-Programmierer, die das dann tatsächlich auch mal implementiert haben. Was macht jetzt das präemptive Multithreading so grundlegend verschieden zu diesem kooperativen Multithreading? Das präemptive Multithreading hat zum einen den großen Vorteil, dass es halt eben nicht wieder von dem Programm selber gesteuert wird, sondern tatsächlich vom Kernel, also vom Kern des Betriebssystems aus, wird eben gesteuert, welcher Thread jetzt wann zu laufen hat und welcher priorisiert wird. Das kann bestimmte Vorteile haben, kann aber auch bestimmte Nachteile haben, je nachdem, wie man es denn sehen möchte. Es hat aber auf jeden Fall den Vorteil, dass das Betriebssystem natürlich dann auch sehen kann, also weil es ja den Gesamtüberblick hat über die ganzen laufenden Fenster und so weiter und so fort, hat es natürlich dann auch den Gesamtüberblick darüber, was für ein Fenster gerade im Fokus ist, und kann das dann auch priorisieren oder die Threads in diesem Programm des Fensters, was gerade im Fokus ist, dann auch priorisieren, und so, dass der Benutzer zumindest das Gefühl bekommt, okay, das System reagiert auf meine Benutzereingaben sehr schnell. Und das ist natürlich gerade, das kennt man ja von der Mensch-Computer-Interaktion, man möchte ja so gut wie möglich eine Interaktion des Systems haben, so dass, wenn jemand auf irgendwas klickt, dass das möglichst sofort ausgeführt wird oder sofort eine optische, visuelle Wahrnehmung stattfindet, die sagt, okay, der Computer hat diesen Klick verstanden und macht jetzt was. Das kann man halt mit Progress Bars, also mit Fortschrittsbalken machen, die sagen, okay, der Computer kopiert jetzt eine Datei oder sowas. Das kann man mit einer Sanduhr machen, wie es bei Windows oder bei Mac mit dem Beachball bekannt ist, damit man dann weiß, okay, der Computer macht jetzt was. Gut, präemptives Multithreading ist bei BOS oder bei Heiko sogar so weit ausgebaut, dass jedes Fenster einen Thread nicht nur belegt, der sich, also jedes Fenster an sich, nur der Fensterrahmen im Grunde genommen, belegt schon einen einzigen Thread. Das ist anders als bei Linux, wo man sagt, ja, nicht nur der Fensterrahmen, sondern auch das Innere wird in einem Thread abgearbeitet. Hier ist es so, dass jedes Fenster einen Thread ist im Grunde genommen, also ohne Inhalt schon mal. Und dieser kümmert sich dann halt um die Position und die Größe des Fensters und aber auch um das Neuzeichen, das Redrawing der Fensterelemente. Das heißt, die Fensterelemente selber sind zwar nicht in diesem Thread enthalten, sondern in einem eigenständigen Thread. Allerdings dieser Thread kümmert sich zumindest daran, dass, also er kommuniziert mit diesem anderen Thread, der eben die Fensterinhalte beinhaltet, und sagt dem, okay, jetzt neu zeichnen oder sowas. Warum wird das so gemacht? Ist ganz klar, wenn ich das Fenster verkleinere oder vergrößere, muss halt eben sich der Inhalt auch anpassen. Da müssen die zwei Threads natürlich dann miteinander kommunizieren können. Das funktioniert bei Prozessen, also bei lauffähigen Programmen, durch die Interprozesskommunikation, und bei Threads halt durch die Inter-Thread-Kommunikation, so könnte man das nennen. Also ist ja innerhalb eines Programmes, da müssen sie sich halt miteinander kommunizieren, und da wird halt dieses Drehtürprinzip, dieses Prinzip mit dem Lock, mit dem Abschließen einer Tür und so weiter, das wird dann halt auch verwendet, um halt solche Sachen dann machen zu können. Dann ist interessant, ihr kennt es sicherlich, bei den meisten Systemen ist es halt so, wenn habt ihr ja auch eine Menüleiste mit Menüs, da könnt ihr Datei öffnen, speichern und so weiter und so fort. Und da ist das Interessante, da erzeugt tatsächlich das BOS-System selber auch für jedes Mal, wenn ihr auf einen Menü-Eintrag klickt oder selbst das Menü selber ist schon ein einzelner, die Menübar selber ist schon ein einzelner Thread und wenn ihr dann auf ein Menü draufklickt, wird ein eigener Thread für dieses Menü erzeugt. Und das ist natürlich eine Besonderheit. Das gibt es, glaube ich, bei Linux und bei Windows und bei Mac habe ich das, jedenfalls ist mir das nicht bekannt, dass mir ein neuer Thread erzeugt wird, wenn ich in der Menüzeile auf ein Menü draufklicke. Das hat den Vorteil, dass ja im Grunde genommen natürlich dann durch das präemptive Multithreading dann der Computer selber, das Betriebssystem selber, der Kern dann bestimmen kann, was jetzt eine höhere Priorität hat. Und wenn ich jetzt auf so ein Menü draufgeklickt habe, dann erscheint das relativ schnell, weil diesem Thread natürlich dann eine hohe Priorität beigemessen wird, wenn man ja draufgeklickt hat. Und dadurch, dass man das Ganze natürlich aufteilt in diese Threads, hat man natürlich gerade, und das hatte BOS damals schon, das hat Heiko jetzt auch, es ist quasi präventioniert dafür, auf Multikernsystemen zu laufen, weil man diese Threads ja auslagern kann. Also ein Computer, ein Prozessor kann halt eigentlich nur eine Sache zur Zeit machen. Hat man zwei, können halt zwei Sachen parallel abgearbeitet werden. Und wenn jetzt ein Thread beispielsweise, der des Fensterinhaltes auf einer CPU läuft, kann der andere Thread beispielsweise das Menü selber dann auf einem anderen Prozessor laufen und beide können gleichzeitig weiterlaufen und man muss nicht hin und her schalten zwischen den Sachen, wie man es bei Multitasking ja kennt oder so mit Tricks arbeiten im Grunde genommen. Und das ist halt das, was Heiko dann in dem Fall sehr aktuell, sehr interessant macht. Es gibt da ein paar interessante Methoden, wie zum Beispiel Draw Bitmap, was ja eine Bitmap, also ein Bild im Grunde genommen erzeugt, also zeichnet im Grunde genommen und dass dieses Bild dann auch in mehrere Threads aufgeteilt ist. Also das Zeichnen dieses Bildes wird auch in mehrere Threads aufgeteilt und das ermöglicht es, und das habt ihr vielleicht gesehen bei alten BOS-Demos, da gab es ja halt dieses Apfelmännchen-Beispiel, wo man halt, also ihr kennt es ja, diese Apfelmännchen-Funktion, mathematische Funktion, wenn ihr reinzoomt und immer weiter reinzoomt, bekommt ihr immer wieder das gleiche Muster zu sehen. Und das ist halt das, was BOS damals sehr schnell machen konnte. Also viel, viel schneller als alle anderen Betriebssysteme. Und das ist halt das, was eben dieses Multithreading dann da deutlich zeigt, weil eben dieses Zeichnen dieses Bitmaps, dieses Bildes halt in mehrere Threads aufgeteilt ist und das dann priorisiert durch die CPU, gerade wenn man mehrere CPUs hat, dann aufgeteilt werden kann und dann viel, viel schneller berechnet werden kann. Ebenso läuft auch der Zugriff auf Festplatten in einem eigenen Thread ab. Das heißt, wenn ich einen Festplattenzugriff machen möchte, um eine Datei zu schreiben oder eine Datei zu lesen, läuft das wiederum in einem eigenen Thread ab und kann dann zum Beispiel im Hintergrund von einer anderen CPU übernommen werden, während im Vordergrund von der anderen CPU dann halt eben wieder was anderes berechnet wird. Das hat halt auch wieder den Vorteil, dass halt auch die Zugriffe auf die Festplatte zumindest, oder halt auch wieder die Reaktionszeit zumindest ein bisschen was schneller ist, als wenn man da umschalten müsste und dann sagen, okay, Zugriff, Zugriff zeichnen, wie es auf einer einzigen CPU der Fall wäre. Natürlich muss das Ganze auch irgendwie miteinander kommunizieren. Diese ganzen Threads müssen miteinander kommunizieren und das ist, glaube ich, das Schwierige. Das ist bei allen Betriebssystemen das Schwierige und das hat man bei BOS dank einer wirklich cleveren Methode relativ erfolgreich gemacht, nämlich man hat dieses Semaphorenprinzip ein bisschen was erweitert, weil dieses Semaphorenprinzip ja mit dem Locken und dann wieder Anlocken und Fragen, Prozess, bist du fertig und so weiter, das ist ein bisschen langwierig und ein bisschen langsam. Und dann hat man so einen sogenannten Benaphorenprinzip quasi eingeführt, das im Grunde genommen dieses Semaphorenprinzip ein bisschen was einfacher gestaltet, indem halt eben atomare Werte verwendet werden, anstatt eben jedes Mal abzufragen, bist du fertig, bist du nicht fertig, werden halt atomare Werte verwendet, um die halt irgendwie Rückschlüsse drauf ziehen, ob jetzt ein Prozess fertig ist oder nicht. Und dieses Ganze ist momentan dann auch so weit gediegen, dass man jetzt nicht mehr, ja, das war ja ein modifiziertes Semaphorenprinzip, dieses Binaphorenprinzip, aber Semaphoren haben natürlich auch ein paar Nachteile, ein bisschen Overhead produzieren sie immer noch. Dann wurde ein sogenanntes Mutex-Prinzip quasi erfunden. Ein Mutex-Locking-Mechanismus, der das Ganze ohne diesen ganzen Overhead schafft. Allerdings dann nicht so gut, wie das Binaphorn-System mit atomischen Werten arbeitet. Und um das dann tatsächlich zu schaffen, gibt es dann heutzutage, und ich glaube, das ist seit 2002 ungefähr oder seit dem Linux-Kernel 2.5.7, also seit dem Entwicklungskernel vom 2.6er-Kernel, ist das mittlerweile auch im Linux-Kernel enthalten. Das nennt sich FUTEX und das steht für Fast User Space Mutual Exclusion. Was heißt denn das jetzt? Fast User Space, wissen wir ja schon. Das Mutex-Prinzip, das arbeitet im Grunde genommen so, dass es dieses Locking und dieses Unlocking und den ganzen Kram, wann jetzt ein Thread irgendwie startet und so, das alles über das Betriebssystem, über den Kernbereich, über den Kernel macht. Dazu muss natürlich auf das Betriebssystem, auf diesen Kern zugegriffen werden. Und das braucht natürlich seine Zeit. Es muss ein bestimmter Weg gegangen werden, damit das Ganze im Betriebssystem, im Kernel gemacht werden kann. Und dieses FUTEX-System macht es jetzt etwas besser. Das heißt jetzt Fast User Space. Das macht diese ganze Verwaltung des Locking-Mechanismus nicht mehr im Betriebssystem-Kernel selber. Beziehungsweise er muss nicht mehr lange Wege gehen bis zum Betriebssystem-Kernel, sondern kann das alles bei sich machen, in dem User Space selber, also in dem Speicherbereich, wo normalerweise Programme laufen. Da kann das halt eben, kann eben diese Thread-Verwaltung auch laufen. Und das ist halt das Besondere, deshalb redet man hier von Fast User Space, weil dann muss nicht der zusätzliche Weg zu diesem Kernel gegangen werden. Nicht immer, weil bei einigen Systemen wird halt immer noch dieses Threading und das Locking immer noch über den Kernel geregelt. Deshalb muss dieser Weg doch noch gegangen werden, aber der ganze Rest, also das Überprüfen, ob was gelockt ist oder ob was nicht gelockt ist und das quasi das Zuweisen von Zugriffskarten, damit man also eine Priorisierung bekommt, wann ein Thread das Locking aufheben darf, wann ein Thread dran ist und so weiter und so fort. Das muss jetzt nicht mehr über den Kernel selber gesteuert werden, sondern kann im User Space ablaufen und das hat halt den Vorteil, dass wir da tatsächlich dann ein schnelleres Threading, ein schnelleres Multithreading tatsächlich hinkriegen. So, jetzt habe ich eine ganze Menge über Technik geredet, eine ganze Menge über Threading und so weiter. Das ist ein hochkomplexes Thema und ich habe versucht, es ja so an der Oberfläche nur zu kratzen. Ich werde ein paar Links dranhängen, die euch nochmal ganz genau erklären, was das BOS-System so besonders gemacht hat, was das Threading bei BOS so besonders gemacht hat, was aber auch die Probleme des Systems waren Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre und wie die Probleme dann eventuell sich heute so ein bisschen verflüssigt haben, ein bisschen immer noch für Probleme sorgen, aber wo man halt Lösungsansätze gebracht hat, wie eben zum Beispiel dieses FUTEX-System, was ich dann auch nochmal verlinken werde, zumindest mit einem Wikipedia-Eintrag, wo man sich das Ganze nochmal durchlesen kann. Das ist wie gesagt 2002 dann auch Einzug gehalten hat in das Linux-System mit Version 2.5.7, dem Entwicklungszweig des 2.6er Linux-Kernels. Und es wird meistens jetzt auch von den modernen Systemen macOS und Windows auch unterstützt. Wird allerdings, glaube ich, zumindest nicht immer 100% eingesetzt, zumindest nicht manuell, weil da ist es verdammt komplex gehalten. Da muss man tatsächlich sagen, dass das selbst für Leute, die da in der Materie drin sind, ist das noch sehr problematisch und das ist halt das, weshalb man Mehrkernsysteme so lange so ineffektiv nur nutzen konnte, weil halt eben dieses ganze Locking-System doch hochkomplex ist und deshalb wird dieses FUTEX-System meistens mit P-Threads in Unix-Thread-Systemen, bei Unix-Systemen, bei Linux-Systemen abgearbeitet und in quasi Entwicklungsumgebungen, in bereits bestehenden Programmen wird das einfach eingesetzt. Man programmiert das meistens nicht selber nach, weil das einfach zu aufwendig ist, zu komplex ist. Aber man kann es selber nachprogrammieren, falls man denn möchte. Ja, wer mehr erfahren möchte zu dem ganzen Thema, dem werde ich natürlich alles verlinken. Ansonsten gibt es natürlich auch noch, sei nochmal darauf verwiesen, die heiko-os.org Webseite. Dort gibt es auch einige interessante Dokumente und einen interessanten Newsletter zum Beispiel, der dann auch das Binaphorn-System so ein bisschen erläutert. Und wer sich so in die Threading-Geschichten einarbeiten möchte, das ist hochinteressant, hochspannend, wer da ein bisschen Programmcode rumexperimentieren möchte, der kann sich das Ganze anschauen und dort mal angucken. Er kann sich sogar auch den Quellcode von Haiku anschauen, weil dort kann man auch relativ gut sehen, wie dieses Binaphone-System, was es einmal gab, wie das dann, ich glaube, mit Haiku-Revision 25 irgendwas, also dann auch langsam in ein Mutex und dann Futex-System halt umgewandelt worden ist, um halt noch effizienter laufen zu können. Da kann man also sehen, wie sich so ein System dann auch weiterentwickelt von einem reinen BOS-Clone, was mit Binaphone noch gearbeitet hat, zu einem eher erweiterten, noch moderneren System, was jetzt mit Mutex und Futex arbeitet. Gut, dazu werde ich natürlich alles verlinken, wie gesagt. Und wollen wir jetzt von diesem hochtechnischen Thema, was natürlich sehr komplex ist und vielleicht nicht alle Leute anspricht, zu einem Thema kommen, was vielleicht ein bisschen mehr Leute anspricht, nämlich Fedora 17. Fedora 17 ist tatsächlich erschienen in einer Beta-Version, natürlich wieder was verspätet. Das ist ja bei Fedora gängige Praxis, dass man sich immer so ein paar Monate oder ein paar Wochen verspätet. Und das ist in dem Fall jetzt auch wieder geschehen. Fedora 17 ist also in der ersten Beta-Version erschienen. Was gibt es da für Neuerungen? Die größte Neuerung ist, glaube ich, auf dem Desktop zu sehen. Dort gibt es natürlich die aktuellen Desktop-Umgebungen. KDE 4.8 ist, glaube ich, in 4.8.2 enthalten. Und GNOME ist in der neuen Version 3.4 enthalten. Bringt natürlich dort einige Neuerungen mit sich, einige neuere Programme, einige Verbesserungen in Documents, in Contacts. Gibt es jetzt die Möglichkeit, nicht nur die Google-Geschichten anzusteuern aus dem Internet, aus dem Web, also Google-Kalender zu importieren, Google-Kontakte zu importieren, sondern es geht jetzt mit ein paar anderen Kontakten, Facebook beispielsweise geht es auch, und Twitter, glaube ich, Twitter-Account kann man da auch anlegen. Also das ist alles jetzt ein bisschen was geöffnet worden. Es gibt ein paar Detailverbesserungen hier und da beim Wechseln von Fenstern. Und es gibt ein paar neue Programme, wie zum Beispiel das Boxy-Programm, was im Grunde genommen eine Oberfläche für KVM darstellt, also für virtuelle Maschinen, mit der man dann halt auch, und das ist das Spannende, dann zum Beispiel ein ganzes Windows- oder Linux-System automatisch installieren lassen kann und automatisch dann auch hochfahren lassen kann und konfigurieren kann. Das ist also der Vorteil von diesem Programm, ist noch in der Entwicklung. Das Programm also noch nicht ganz fertig, wird wahrscheinlich dann erst mit der nächsten Version von GNOME dann soweit sein. GNOME 3.6 wird es dann wahrscheinlich sein. Unter der Haube bietet Fedora natürlich auch einige Neuerungen an. Den neuesten X-Server 1.11 ist mit dabei. Der Kernel 3.3.0 ist, soweit ich weiß, bei der Beta auf der ISO zumindest enthalten. Es gibt aber, glaube ich, mittlerweile auch den 3.3.1er-Kernel in den Repositories, der dann, glaube ich, auch automatisch aktualisiert wird, der sich tatsächlich auch neueste Treiber und so weiter mit sich bringt. Was ich sehr gut finde, was Fedora jetzt endlich mit dem Live-System in der Version 17 geschafft hat, ist, dass der Codec Buddy, glaube ich, so heißt er, also das Programm, was dafür da ist, um Codecs oder auch zusätzliche Treiber runterzuladen oder Schriftarten runterzuladen, wenn man sie nicht hat, dass der jetzt standardmäßig aktiv ist und tatsächlich das auch kann, das Runterladen von diesen Sachen. Das habe ich ja meistens immer so bemängelt, dass bei der Live-CD eben das nicht möglich war. Das war einfach durch Flex in der Konfigurationsdatei ausgeschaltet, und so konnte man, selbst wenn man die richtigen Repositories eingebunden hat, konnte man sich keinen MP3-Codec nachinstallieren über diesen Codec-Buddy auf dem Live-System. Das ging einfach nicht, weil eben das einfach abgeschaltet war. Und diese Funktion ist jetzt wieder, ist zumindest bei meinen ersten Tests, war das jetzt in der Beta-Version aktiv. Das heißt, ich musste mein Repository nur einbinden, also RPM Fusion einbinden, und dann kann man halt eben auch automatisch einen MP3-Codec oder eine Schriftart oder einen Druckertreiber dann nachinstallieren mit Hilfe dieses Codec-Buddy-Programms. Also das ist eine schöne Sache, dass wir es endlich begriffen haben, dass das für eine Live-CD wichtig ist, dass auch die Komponenten so funktionieren wie bei einem installierten System. Ansonsten Fedora 17 ja eine solide Weiterentwicklung, würde ich mal sagen. Also da gibt es nichts großartig Neues, was man so entdecken kann, außer halt GNOME 3.4 mal neu, aber das hat man ja die Release-Ankündigung von GNOME 3.4 schon gesehen und gelesen. Da ist also auch nichts viel Neues zu erwarten. Er ist wieder minimalistisch angepasst. Also es gibt ein anderes Hintergrundbild, und das war es im Grunde genommen. Also da tut sich Fedora nichts und kommt immer noch als fast upstream gleiche Version heraus, mit wenigen Patches, die es dort gibt. Schön ist aber auch, dass System D jetzt mittlerweile weiterentwickelt worden ist, und das zumindest jetzt in dem Startprozess, den ich jetzt gesehen habe, scheint mir das jetzt keine großartige Emulation mehr von System VInit zu sein, die da abläuft im Hintergrund, um halt eben alte Skripte abarbeiten zu können, sondern man ist jetzt, glaube ich, komplett auf Systemd umgewechselt, zumindest mit den meisten Diensten, die auf diesem Live-System ausgeliefert werden. Und dann fährt das System auch deutlich schneller hoch, auch vom Live-System her fährt das halt deutlich schneller hoch. Man kann ganz normal arbeiten mit dem System. Man muss allerdings, und das ist mir aufgefallen, dadurch, dass es ja schnell hochfährt in die grafische Oberfläche zum Beispiel, muss man aber von der grafischen Oberfläche, wo das Hintergrundbild zumindest schon mal angezeigt wird und der Anmeldendialog dann bei dem Live-System zumindest eine automatische Anmeldung quasi ausführt, muss man doch ein bisschen warten, bis der Desktop tatsächlich erscheint, weil halt im Hintergrund dann die ganzen Sachen geladen werden. Und selbst mit einem, ich habe jetzt hier Dual-Core mit Hyper-Threading, also vier Kerne im Grunde genommen, Prozessor, da ist es halt, oder zwei Kerne mit Hyper-Threading, da ist es halt so, dass es dann doch etwas störend langsam ist, also befremdlich langsam ist, so ein bisschen würde ich was mal behaupten, wenn ich das mal vergleiche mit einem anderen Dual-Core, wo ich auch GNOME 3 installiert habe und auch Autologin installiert oder eingeschaltet habe, da ist der Desktop viel schneller da von dem Erscheinungsbild, also vom Hochfahren der grafischen Oberfläche und dem Hintergrundbild, was man dann sieht, bis zum Desktop ist es halt deutlich kürzer. Das ist hier ein bisschen länger, aber dafür ist halt natürlich die Bootzeit dazwischen, also dieses Booten mit Plymouth oder sowas ist halt dann deutlich schneller. Also es ist halt eine Krux, wie man das macht. Man muss eventuell, also natürlich faktisch ist es so, dass es dem schneller hochfährt, aber man muss natürlich schauen, dass man das irgendwie optisch dann auch noch so hinkriegt, damit der Nutzer das Gefühl hat, dass es auch schneller hochfährt. Und weil das geht einem so ein bisschen verloren, zumindest war das bei mir so, dass mir das nicht so erschienen ist, dass es schneller hochgefahren ist. Ich musste es dann tatsächlich mit der Stoppuhr testen und dann habe ich gemerkt, oh verdammt, das ist tatsächlich schneller hochgefahren und das im Durchschnitt so 10, 15 Sekunden schneller als mein anderes System, wobei man ja, die Systeme nicht so ganz vergleichen kann. Das andere ist ein Intel Core Duo und das hier ist ein Intel Core i5, da hat sich natürlich auch eine ganze Menge getan und andere Festplatte und so weiter und so fort, also da ist natürlich auch immer so ein Stolperstein, das Ganze so zu vergleichen. Ja, Fedora 17 in der Beta 1 also erschienen, den Link werde ich auch dranhängen, dann könnt ihr euch das Ganze auch anschauen und das war es im Grunde genommen schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr habt Spaß daran, auch mit diesem ja sehr techniklastigen Thema. Ich glaube, das mit den Live-Systemen war doch relativ interessant, weil ich viele Anfragen auch bekommen habe von Leuten, die tatsächlich wissen wollten, wie man so ein Live-System aufbaut, wie das so funktioniert und dass man dann auch gleichzeitig schreiben kann und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich das nochmal so ganz grob erklärt. Natürlich wäre es mit optischen Hilfsmitteln noch einfacher zu erklären, wenn man es direkt zeigen könnte. Aber ich denke, das ist so mit der Analogie, dem Buch und der Folie ist das, glaube ich, relativ gut verständlich. Das mit Semaphoren, mit Benaphoren und Futex ist ein sehr komplexes Thema. Das habe ich nur ganz an der Oberfläche angekratzt. Da werden die Leute, die sich tagtäglich damit befassen, natürlich vom Stuhl fallen, als sie das gehört haben, alles. Aber zumindest ist es eine Sache, die ich auf jeden Fall anspreche. Wollte, um dann mal so ein bisschen zu erklären, was ist denn das, was Heiko und BOS so besonders macht und was es so ein bisschen auch unterscheidet von den anderen Systemen. Und ich hoffe, das ist so teilweise auch klar geworden, dass halt eben da enorm viel Potenzial drin steckt in Multicore-CPUs und Multicore-CPU-Ausnutzung durch eben dieses präemptive Multithreading, was Haiku und BOS besitzt. Und wir werden natürlich dann in den weiteren Teilen noch ein bisschen mehr auch in Sachen Userland auf Tools eingehen, auf Benutzung eingehen. Es bleibt ein bisschen technisch erstmal in der nächsten Folge oder im nächsten Teil vom Haiku. Was macht Haiku so besonders Teil? Aber trotzdem bin ich mir relativ sicher, dass das euch auch interessieren wird. So, das war's für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. ja, Autex gibt es nicht so richtig heute. Das Einzige, was ich mich gewundert habe, ist, dass ich bei meinem KDE 4 kurz vor der Aufnahme, ich habe als Hintergrundbild so ein random Hintergrundbild, das ich aus dem Internet runterladen soll von Flickr. Dann war ich ein bisschen verwirrt, weil ja, da gab es relativ viel Haut zu sehen. Und das war nicht sehr erfreulich, das Bild, weil das war keine Frau, bei der es sehr viel Haut zu sehen gab. Und deshalb war die Aufnahme am Anfang ein bisschen verkackt worden von meiner Seite. Ich war ein bisschen verwirrt und beängstigt. Ja, ansonsten Spenden. Es ist eine Spende eingegangen. 5 Euro sind eingegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Spender auch genannt werden möchte, deshalb nenne ich ihn jetzt erstmal nicht. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass eine Spende eingegangen ist. Das erlaubt mir zumindest darüber nachzudenken, jetzt tatsächlich den WordPress-Server dann dafür für ein Jahr zu mieten, so dass ich dann quasi meine MP3-Dateien, vielleicht auch meine Videodateien da hochladen kann und dann ja, die dann auch schneller runtergeladen werden können und dann auch die Folgen eventuell schneller hochgeladen werden können, weil ich dann die ganzen RSS-Feeds dann nicht manuell irgendwie bearbeiten muss, sondern das Ganze dann auch automatisch funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, die ganzen Links werde ich dranhängen. Es gibt bei diesem BOS-Link noch eine ganze Menge mehr zu lesen. Könnt ihr natürlich auch mehr lesen, dann entgeht euch vielleicht dann das eine oder andere oder die nächste Folge wird ein bisschen langweilig, wenn ihr natürlich alles durchlest. Aber vielleicht könnt ihr da natürlich auch einige interessante Aspekte noch sehen, die ich zum Beispiel dann auch noch erwähnen werde, die jetzt mit Heiko eingeflossen sind. So, ja, Outtake, das war's, glaube ich, für diesen Outtake. Und, ja, und wo ist denn jetzt der Stoppknopf? Da.